Ihr hört den Sunday-Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Senderkombinat und auch zu hören bei den Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Gerade eben hörten wir Desiree Kloikens mit ihrem Track Warm in meinem Herz. Das Ganze von der gleichnamigen EP erinnert mich so ein bisschen an Typhoon Flower Pornos, an den jungen Tom Lever. Schöne Platte auf jeden Fall. Singer-Songwriterin, die mit deutschen Texten arbeitet und mit ihrer Akustikgitarre ganz zauberhafte Songs zum Besten gibt. Beim Sunday Service geht's nun weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Es gibt einige teilweise wirklich sehr beachtliche Konzerte mit einem der Besten geht es los. Am Mittwoch, den 16.10. King Cruel spielt im Übel und Gefährlich hier sein Track Easy, Easy. Same old Bobby, same old beat. Yeah, they got nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. Yeah. And easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. They just want you for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead end job, it's been eating away your life. You feel it inside, but trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. And yeah, I think, mate, I think you've got it in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone, man, just leave us alone. Oh no, I should have kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I keep my head down and my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Easy, easy, das war King Cruel. Da verbirgt sich der 18-jährige Sänger, Songschreiber und Produzent Archie Marshall. Der kommt aus London, aus Südlondon. Und ich habe mal ein Foto von ihm gesehen. Total rothaarig und ein bisschen grün in den Ohren ist er wirklich noch mit seinen jungen Jahren. Hat aber hier mit dem Album Six Feet Beneath the Moon eine ganz, ganz großartige Platte veröffentlicht. Irgendwann so im Frühjahr, Sommer kam die raus. Klingt so ein bisschen wie, weiß ich nicht, der frühe Billy Bragg. So ein bisschen The Streets mit dabei. Also Gitarren, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Soul. Eine ganz, ganz großartige Platte. Und King Cruel spielt live am Mittwoch, den 16.10. im Übel und Gefährlich. Das ist gleichzeitig unser Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Hier ein weiterer Track von ihm, Borderline. Into your heart was never what I scores kept. Dividing lines, deep set and paved. Two paths to wonderful. To depart and sever desires to pursue. And the soul chokes to cause the tide or to enforce divide. This old erosion has moved inside. I'll score of mine to soar my cries. Reach slow motion to coin the mind. See, here I trace my steps to where my sense left. And brain had turned my sense to mush. This slowly seeping straight through the crust. Now let these stains of gunk slip down to where my head once sunk and drowned. Just to wait for a while to see my body has merged to the deep cruel sea. But my soul flows adrift for the smiles, the storylines. The soul's broken down borderlines. To cause the tide, to enforce the bind. This old erosion has morphed in time. I'll score a mile to soar my crimes. Reach slow motion. Divide, I'm born to cry. It's cold as smoking and true in the line. Borderline, noch ein Track von King Cruel. Großartige Platte, die da heißt Sick, Six Feet Beneath the Moon. Großartiger junger Künstler, den es zu entdecken gilt. Könnt ihr ihn live sehen. Am Mittwoch, den 16.10. spielt King Cruel im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag gibt es aus Stockholm Electro Wave Glam Popper im Molotow zu erleben mit den Bondage Fairies. Hier kommt ihr Track Satan, You and Me. Strip down. Das waren die Bondage Fairies mit ihrem Track Satan, You and Me. Der Track übrigens von einer Compilation, die das Hamburger Label Audiolied veröffentlicht hat. 10 Jahre Audiolied, 10 Years From Now On heißt diese Compilation. Und an dieser Stelle Glückwunsch an Lars Leverenz, der das Label betreibt. Die Band gerade eben, die wir hörten, Bondage Fairies aus Stockholm, aus Schweden, spielen am Mittwoch, den 16. Oktober im Molotow. Am 17. geht es dann weiter, ebenfalls im Molotow. Dort ist zu Gast Daniel Norgren, auch der kommt aus Schweden. Irgendwie fallen gerade die Skandinavier über uns rein, kann das sein? Von Daniel Norgren, ein Singer-Songwriter mit authentisch zeitloser Musik. Hier sein Track Black Vultures. Das war also Daniel Norgren, der spielt am Donnerstag, den 17. Oktober im Molotow. Am gleichen Tag spielen Kack Motherfucker, auch eine Band aus Skandinavien, im Übel und Gefährlich. Das Konzert ist ausverkauft. Es gibt noch eine Zusatzshow am Tag darauf, am Freitag, den 18.10. Was auch noch Karten für gibt, müsst ihr mal schauen an der Abendkasse oder ja, vielleicht sogar noch im Vorverkauf. Also Kack Motherfucker am Freitag, den 18.10. Übel und Gefährlich. Ich finde die letzte Platte, Six Months is a Long Time oder so ähnlich heißt die, richtig furchtbar. Also die Band mit ihrem ersten Track, ihre erste Single, großartig, aber wirklich ein One-Hit-Wonder. Also wer dahin möchte, kann das ja gerne tun. Am Freitag ebenfalls, den 18.10. gibt es in der Veranstaltungsreihe Passion Victim die 4. Ausgabe. Im Knust findet das wieder mal statt und dort spielen 3 Bands. Einmal Oscar and The Wolf, dann The Sweet Serenades und Snorri Helgason, der kommt aus Island und ist hier zu hören mit seinem Track Caroline Knows. You Knows Snorri Helgason hörten wir, einem Künstler aus Island, der spielt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Passion Victim Nummer 4 am Freitag, den 18. Oktober. Im Knust ebenfalls dabei, aus Schweden, wieder mal Skandinavier, The Sweet Serenades. Die haben letztes Jahr mit Help Me eine ganz, ganz flotte Platte rausgebracht mit vielen Hits drauf. Davon haben wir mal den Track Can't Get Enough. I can't get enough. Get Enough, das waren gerade eben The Sweet Serenades. Die Band aus Schweden spielt im Rahmen von Passion Victim Volume 4 zusammen mit Snorri Helgason, den wir vorher hörten, und auch Oscar and the Wolf am Freitag, den 18. Oktober im Knust. Am gleichen Tag noch mehr Skandinavier, und zwar aus Schweden, nicht aus Schweden, aus Dänemark, sorry, sind Power Solo zu Gast. Die sind ein bisschen mehr Rockabilly unterwegs, spielen im Molotow, da passt das musikalisch ja auch sehr, sehr gut hin. Hier kommen sie mit Creepy. Talking to me about broken dreams and broken souls in love. Joke. A young lady is holding his hand, and with the other hand trying to get into his pants. (Laughs) more things to do every day. I always got bills to pay. I hold your hand, I got you. You got me, I don't know why, but you got me held too tight. I got the time that I want. I want to treat you tonight. I thought you wanted to. Power, Solo und ihr Track Creepy. Die Band aus Dänemark ist live im Molotow und zwar am Freitag, den 18. Oktober. Euren Anzug anziehen und die Krawatte umbinden könnt ihr am Samstag, den 19.10. und dann ab ins Mojo, denn dort spielen Lady, zwei Damen, die eine aus England, die andere aus den USA, die vor kurzem ihr Debütalbum selbstbetitelt veröffentlicht haben. Davon der Track Money. Money, money, money, all the kissing and the hugging. waren Lady mit ihrem Track Money. Lady, das ist das Gemeinschaftsprojekt von Terry Walker und Nicole Ray. Die haben eine gemeinsame Vorliebe für den Soul. Wie er früher mal auf Labeln wie Stax oder auch Motown veröffentlicht wurde, unter ihre Platte, ihr Debütalbum Lady, strahlt nur so von Querverweisen zu den Supremes und anderen großartigen Bands. Lady spielen am Samstag, den 19. Oktober im Mojo Club. Von ihnen ein weiterer Track, Get Ready. It's kind of hard to try to get people to see where you're at. Get ready for Lady. Lady waren das gerade eben. Live zu erleben am Samstag, den 19. Oktober im Mojo Club. Schmeißt euch also gefälligst in Schale. Wer eher auf ausgewaschene Jeans steht und Schlabberhemd, der ist richtig im Haus 73 am Samstag. Dort spielen Pascal Pinon. Das sind zwei Isländerinnen, zwei Zwillingsschwestern, die irgendwann, glaube ich, im Frühjahr mit Twosomeness eine neue Platte veröffentlicht haben. Sehr schönes Werk, davon der sehr schöne Track Ecky Van Meter. Sett á sig húna og ég held heim á leið Það enginn stígur þar sem hann gengur Öll orkan sem umlykur hann vopnum myrkrinu Fuglinn leiðir hann eftir tilbaka Hann á heima Das waren Pascal Pino aus Island. Ihr könnt die bezaubernden Schwestern aus Island live erleben am Samstag, den 19. Oktober im Kulturhaus 73. Wer mehr auf Indie-Rock steht, der soll doch bitte ins Molotow gehen am Samstag. Dort spielen die großartigen Mazes von ihrem Album Orcs and Minerals. Im Frühjahr erschien hier ihr Track Skulking. Watching Das waren Mazes und ihr Track Skull King. Das Trio aus Manchester macht auf dem neuesten Album Ores and Minerals Musik, zum einen für DIY-Fans, Lo-Fi-Ästhetiker, als auch für Menschen, die auf 60s-Harmonien stehen. Ein bisschen Kinks ist ja auf jeden Fall auch rauszuhören bei der Band. Ihr könnt Mazes live erleben am Samstag, den 19. Oktober, spielen sie im Molotow. Am Sonntag dann sind Jack Burgar, eine Band aus Berlin, ein Duo, glaube ich, zu Gast in der Prinzenbar vom letzten Album Irrational. Hier ihr Track Bleeding Knees. If it is shining, breaking the silence, it just won't last no more. It feels so bright without any enlightenment. It just won't last no more. Not for a dime to make it alright. You just won't laugh at all. Good old red wine won't change your smart mind, but you won't let it fall. You see, you're looking like you don't believe me. The civil rights that bleed and need would never meet your way to find me. You and I. Das war Jack Burgar. Ihr könnt sie live erleben. Nächsten Sonntag, den 20. Oktober in der Prinzenbar. Und nächsten Montag zu Gast im Knust sind die Thermals, die Band aus Portland, hier zu hören mit ihrem Track The Howl of the Wind. The Howl of the Wind. Still. Maul. Oh, The Winds, die Thermals machen auch seit Jahren den gleichen Sound. Der Track gerade eben vom letzten Album, Disparate Ground. Ihr könnt die Band aus Portland live erleben, nächsten Montag, 21.10. im Knust. Wer mehr auf Songwriting steht, der mag vielleicht zu den Wave Pictures gehen. Die spielen nächsten Montag im Haus 73. Hier ein Track von etwas älterem Album, Give Me a Second Chance. Die Wave Pictures mit ihrem Track Give Me a Second Chance. Und ja, der Track von etwas älterem Album Long Black Cars. Die Wave Pictures haben eine neue Platte draußen. Ich habe sie leider zu Hause vergessen. Wollte sie eigentlich vorstellen heute. Egal, kann passieren. Ihr könnt die Band auf jeden Fall live erleben. Nächsten Montag, den 21. Oktober, spielen sie im Haus 73. Dann noch einen letzten Konzerttipp für nächste Woche, auch Montag, den 21. Oktober, spielen Red Key im Knust. Red Key sind, ich glaube, eine Band, die aus dem Punk-Umfeld kommt, aus St. Joseph, das liegt in Missouri in den USA, und von ihrer Devil Fruit EP hier ihr Track Start Freaking Out. Mhm.